61. Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Bereite dich auf den Tod. Hören wir auf zu wollen, was wir gewollt haben. Ich wenigstens strebe als Greis dahin, dass ich nicht dasselbe zu wollen scheine, was ich als Knabe wollte. Dahin zielen alle meine Tage, alle meine Nächte. Dies ist mein Geschäft, mein einziges Sinnen, den alten Fehlern ein Ende zu machen. Danach tracht ich, dass ein Tag mir wie das ganze Leben sei. Ich halte ihn nicht ängstlich fest, als wäre er der Letzte, aber ich betrachte ihn, als könnte er sogar der Letzte sein. Ich schreibe dir diesen Brief in einer solchen Fassung des Gemüts, als würde der Tod mich mitten im Schreiben abrufen. Bereit, von hinnen zu gehen, genieße ich eben darum des Lebens, weil ich es nicht hoch anschlage, wie lange es noch dauern werde. Ehe ich Greis war, dachte ich darauf, wohl zu leben. Nun ich Greis bin, wohl zu sterben. Gerne sterben aber heißt wohl sterben. Lass dir's angelegen sein, nie etwas wider Willen zu tun. Was da kommen mag, kommt für den Widerstrebenden als ein zwingendes, für den Wollenden gibt es keinen Zwang. Glaube mir, wer einem Befehle sich gerne unterzieht, vermeidet die härteste Seite der Knechtschaft, zu tun, was er nicht will. Nicht wer auf Geheiß etwas tut, ist unglücklich, sondern wer es wider Willen tut. Bringen wir also unser Gemüt in die Stimmung, dass wir, was die Umstände erfordern, auch selbst wollen, vor allem aber, dass wir ohne Bekümmernis an unser Ende denken. Wir müssen uns eher auf den Tod als auf das Leben vorbereiten. Das Leben ist genugsam versorgt, aber wir sind nach den Hilfsmitteln desselben begierig. Wir glauben, es fehle uns noch etwas und werden es immer glauben. Nicht Jahre noch Tage werden machen, dass wir genug gelebt haben, sondern unser Herz. Ich, teurer Lucilius, habe zur Genüge gelebt. Gesättigt erwart ich den Tod. Ende von 61. Brief.